durch der Zeit, traut streif ich im Sonnenschein. Hier allein kann die Welt so wunderschön sein, so wunderschön sein. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwerk in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenspracht. In meinem Sommerwunderland, von der Liebe eingehüllt, hier ist jeder Augenblick wie ein Zauberkuss. Leise ein Lied zu flüstern, die Melodie lässt all meine Sorgen verblühen. In goldenem Licht tauchen Träume aus dem Meer. Sie sind so nah, ich kann sie fast schon. Durch das Heidekraut streif ich im Sonnenschein, hier allein. Kann die Welt so wunderschön sein, so schön sein. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwerk in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenspracht. Oh la la la, in meinem Sommerwald.